2.5 Herr Güll, wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in Frankfurt. Frau Sanchez, wo wohnen Sie? Auch in Frankfurt. Und Sie, Frau Barisova, wo wohnen Sie? In Bad Vilbel. Wo wohnt Herr Tang? Er wohnt in Bad Homburg.